Thema: Markt und Discounter. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie circa 5 Minuten Zeit. Muster. Stadtbewohnern stehen diverse Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung. Viele gehen in einen großen Supermarkt, um Lebensmittel zu kaufen, andere ziehen kleine Tante-Emma-Läden vor. Auf den Bildern werden der Markt und der Discounter gegenübergestellt. Ich mag den Markt vor allem, weil man dort regionale Lebensmittel kaufen kann. Früher galten exotische Speisen als Statussymbol, heute liegen sie im Trend. Frische und Qualität spielen vor allem bei Obst, Gemüse, Fleisch und Eiern eine Rolle. Zu den weiteren Kaufmotiven gehören Geschmack, Gentechnikfreiheit und Saisonalität. Das Mädchen auf Bild 1 kauft gerade Erdbeeren auf dem Markt. Es ist auch typisch, dass Käufer bei ihren wöchentlichen Marktbesuchen den Produzenten näher kommen und mit der Zeit nur von ihnen kaufen. Meine Mutter kennt zum Beispiel eine liebe alte Frau aus dem Nachbardorf, die von Frühling bis Herbst an ihrem Stand Blumen verkauft. Mutter geht jede Woche zu ihr, um ein paar Worte mit ihr zu wechseln, und sie kauft ihr immer etwas ab, auch wenn wir es eigentlich nicht mehr brauchen. Wir bevorzugen eben Produkte, die in der Nähe produziert und verarbeitet werden. Regionale Lebensmittel geben außerdem dem Verbraucher das gute Gefühl, Bauern in der Region zu unterstützen. Zum Glück kann man auf dem Markt auch Bioprodukte kaufen. Sie mögen noch so teuer sein, ihr Geschmack ist jedoch einfach besser als der von Lebensmitteln mit Zusatzstoffen und Pestiziden. Mittlerweile haben auch Discounter eine Marke für regionale Produkte in ihr Sortiment aufgenommen und werben zum Beispiel mit Tomaten aus Südungarn. Doch das ist immer noch nicht typisch und verbreitet. Natürlich kann man auch hier frische Erdbeeren aus Griechenland oder Holland kaufen, und zwar schon im April und zu günstigeren Preisen als auf dem Markt. Aber wieso sollte ich Erdbeeren aus dem Ausland kaufen wollen, wenn ich auf dem Markt nebenan auch ungarische haben kann, die viel besser schmecken? Ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Der Discounter ist eher fürs schnelle Einkaufen gedacht. Sind die Preise gut und ist das Sortiment groß genug, lohnt es sich beim Discounter einzukaufen. Man parkt einfach, nimmt einen großen Einkaufswagen, damit man mehr Artikel kaufen kann, und das Einkaufen ist blitzschnell erledigt. Im Einkaufswagen darf man auch die Kleinkinder sitzen lassen. So ist das Ganze eher ein Familienprogramm als eine ermüdende Aufgabe, die man schnell hinter sich bringen will. An der Kasse stellt man die Waren aufs Fließband und bezahlt bar oder mit Kreditkarte. Es ist schnell und effektiv. Allerdings ist Vorsicht geboten, wenn es um die Qualität geht. Wer hat nicht von den Lebensmittelskandalen in Verbindung mit Discountern gehört? Dass beispielsweise dasselbe Produkt eine schlechtere Qualität in Ungarn hat als in westlichen Ländern. Gut, ich weiß, die Waren sind strengstens kontrolliert, aber man kann ja nie vorsichtig genug sein. Trotz all dem mag ich Discounter, weil sie ein breites Warenangebot und unschlagbare Preise haben.